Liebing. Das ist Schranz, wie wir ihn lieben. Chris Liebing aus Frankfurt am Main rockt The House gerade in Dortmund in der Westfalenhalle. Und ich glaube, wer da noch rockt, ist meine geschätzte Kollegin und Raven-Reporterin Anja Schneider. Hallo. Die Raven-Reporterin. Ich danke dir, Disco. Vielen Dank. Ja, live aus der Dortmunder Westfalenhalle hier beim Fritz Mayday Spezial. Und ich stehe wieder draußen und es ist ein bisschen kalt hier in Dortmund. Aber ich stehe gerne draußen, weil ich habe zwei bezaubernde Menschen mir gegenüberstehen, die auch eben bezaubernden Sound gemacht haben. Die Rede ist natürlich von der Zweiraumwohnung, die hier eben live gespielt haben aus der Dortmunder Westfalenhalle. Und die stehen mir jetzt gegenüber. Hallo Tommy, hallo Inga. Hallo. Hallo. Hallo ihr zwei. Hallo. Sag mal, ich weiß, ihr habt letztes Jahr eine ganze Menge Open Airs gespielt, Festivals und alles Mögliche. Seid ihr noch aufgeregt, wenn ihr zum Beispiel auch auf der Mayday spielt? Also das hört, glaube ich, nicht auf. Also das ist schon, es hat auch nichts mit der Größe der Halle zu tun, sondern die Aufregung vor einem Live-Konzert. Ich kann nur sagen, darum beneidet ihr mich. Naja, ihr spielt heute auf der Main-Halle, die ist auch ganz schön groß. Also ich schätze mal, 10.000 Leute haben euch auf jeden Fall zugejubelt und getanzt. Ihr habt nach Westbam gespielt und vor Chris Liebing. Das ist jetzt so ein Sound irgendwie, da denkt man, ui, dazwischen die Zweiraumwohnung, habt ihr euch da wohl platziert gefühlt? Also ich fand es auch gewagt, muss ich ehrlich sagen, aber es war ein echtes Abenteuer, oder? Wie fandst du das? Das ist eigentlich eh oft zwischen zwei DJs und eigentlich immer ein guter Übergang, wo im Prinzip alles miteinander funktioniert. Also nochmal kurz runterkommen, bevor es dann richtig losgeht. Das war jetzt aber, oder? Also ich meine, habt ihr echt gut gemacht jetzt. Kann man nicht anders sagen. Also es war ja eine Berg- und Talbahn. Ja? Ja, aber das ist auch das Gute dran, finde ich, so an den. Auf jeden Fall. Schön, da sieht man doch auch zum Beispiel, dass eine Mayday sich verändert, weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern an meine erste Mayday in Berlin, da war den ganzen 14 Stunden, die diese Mayday ging, nur ein einziger Sound. Mhm. Und das ist doch anders, Schatz, oder? Du musst dich doch da hätten sie dich auch nicht singen lassen da damals, glaube ich. Ich arbeite daran. Ja, wir versuchen auch heute jede halbe Stunde was anderes zu bringen, deswegen wart ihr auch dabei und weil wir natürlich ganz große Fans sind und ich weiß auch alle Hörer. Ich weiß aber auch, dass ihr letzten Sommer extrem viel ausgebucht gewesen seid. Jetzt habt ihr das Album draußen, jetzt sieht es wahrscheinlich diesen Sommer nicht anders aus. Wie verbringt ihr euren Sommer? Naja, wir sind schon sehr viel unterwegs, eigentlich jetzt, jedes Wochenende, aber wir sind ja auf einer Mission. Tommy, was ist die Mission? Die Mission, die Mission ist Freunde treffen, arbeiten, in die Clubs gehen, auftreten, nicht auftreten. Ich glaube, ihr habt das Wunderbarste überhaupt verbunden, oder? Ich meine, Musik zu machen, Freunde treffen, sich dabei noch gern zu haben und auch so, ich meine, das Ergebnis zeigt es eigentlich, oder? Ich meine, was besser kann man es eigentlich gar nicht haben. Ja. Es ist so eine, wir schämen uns auch schon ganz wahnsinnig. Oh, furchtbar. Es ist so ausgerannt. Jetzt habe ich mal so eine ganz persönliche Frage, Disco, ja, wenn ich die stellen darf. Und zwar, an mich oder was? Nee, an die Zweiraumwohnung. So, und zwar, ja, ich mag sehr gerne von Freie Liebe den Panorama-Bar-Mix. Ja, wer hat denn den gemacht? Na, rate jetzt mal. Also Panorama-Bar, keine Ahnung, da denke ich immer an so Leute wie Nick Höpfner oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß. Schatz, den Mix können nur zwei Leute machen, das sind Tommy und ich selbst. Okay, aber es hat mich schon sehr an die wunderbaren Abende erinnert. Aber du kennst dich ja bestens aus, oder? Ja, ich liebe ihn sehr, deswegen, okay, ja. Danke. Also, wenn ich demnächst nochmal in meiner Sendung den Panorama-Bar-Mix spielen sollte von Freier Liebe, dann kommt er von den beiden selbst. Auf wen freut ihr euch heute Nacht noch besonders? Wir gehen gleich erstmal zu Autotune, weil die so hart drauf sind. Ja. Genau. Okay. Na gut, dann gehe ich auch mal zu Autotune, weil die heute so hart drauf sind. Wir gehen auch auf jeden Fall zu den Kölnern. Genau. Ja. Und Kotze kommt später noch. Kotze, du, bei den Kölnern war ich gerade. Ich darf euch ein Geheimnis verraten. Tobias Thomas hat aufgelegt und Westbam hat MC gemacht. Süß, oder? Ride on, ride on. Schade, dass wir da nicht dabei waren. Ich sagte, es wächst zusammen. Ja. Hallo, Disco, es wächst zusammen. Ja, ich merke schon. Bei mir wächst es auch gleich zusammen. Ich muss mich schon verabschieden langsam von euch. Toll, dass ihr dabei wart. Ja, was? Ja, tschüss. Macht jetzt die Brasil-Nummer. Nee, ich bin ja schon fertig. Martin Petersdorf rückt hinter mir nach. Und ich glaube, wir haben jetzt noch so ein bisschen Chris Liebing und dann kommen The Members of the Mayday, ja, oder? Ja, endlich. Aber Daniel, ich habe jetzt noch eine persönliche Frage an dich, da du auch Mayday erprobt bist, hier aufgelegt hast und jahrelang irgendwie Fernsehübertragung bei der Mayday gemacht hast. Mhm. Ist es nicht so ein bisschen traurig, jetzt um 5:05 von Potsdam-Babelsberg nach Hause zu fahren? Komm du mir bloß nach Hause. Okay, also ist es traurig. Okay, mein Schatz, aber du kannst noch weiterhören. Bis 6 Uhr geht's auf Fritz auf jeden Fall weiter. Hier, ich bleib hier in der Dortmunder Westfalenhalle. Die gnadenlose Rave-Reporterin, wie du mich am Anfang genannt hast. Ich danke dir, Daniel. Na, ich hab zu danken. Ich nehme diese netten Stunden mit nach Hause und schlaf dann irgendwann mal ein bisschen und wünsche euch noch eine super Nacht. Bis morgen früh. Hm? Alles klar. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss.